wie ein Sonett gebaut ist oder ein Automotor. Und wer wählt den Bundespräsidenten und wie war das noch mit Wallenstein? Gehört das zur Allgemeinbildung? Allgemeinbildung ist Wissen über die Zustände meiner Umgebung. Das ist für mich Allgemeinbildung. Sowie die politische, wirtschaftliche Umgebung zu erkennen und zu wissen, was los ist. Das ist Allgemeinbildung. Da gehört auch eine gute Schulbildung dazu. Zur Allgemeinbildung gehört vor allen Dingen auch irgendwo Wissen, wo man zum Beispiel auch noch an Sachen rankommt, die man im Moment noch nicht drauf hat. Oder jetzt mal wegen eine Zeitung lesen und damit zurechtkommen, mit dem, was da drin steht. Also zum Beispiel Ökologiefragen gehören heute auch zur Allgemeinbildung, im Gegensatz zu früher. Da gehört auf jeden Fall Geschichtskenntnis dazu. Naja, in Geschichte würde ich sagen, aber ich würde noch Deutsch dazu nehmen. Denn wenn man seine Muttersprache nicht richtig kann, dann kommt man ja auch in Schwierigkeiten. Man kann sich schlechter informieren und man kann auch schlechter äußern, was man meint. Zufällige Äußerungen von Besuchern einer Hamburger Messe. Allgemeinbildung müsste demnach ein breites Spektrum umfassen, vom Geschichtswissen bis zur gesellschaftlichen und politischen Orientierung in der Gegenwart. Einige der Interviewpartner hatten sich übrigens gerade an einem kommunalpolitischen Quiz beteiligt. Ergebnis: Jeder Vierte scheiterte an einer Zuordnungsaufgabe von Fotos zu Namen der Hamburger Regierungsmitglieder. Aber das gehört doch zur Allgemeinbildung. Äußerungen zum Thema Allgemeinbildung werden häufig verbunden mit Hinweisen auf Mängel und Lücken. Auffallend ist, dass es meistens die anderen sind, die Bildungsdefizite haben. Vor allem die heutige Jugend. In meiner Zeit war das anders, als es heute ist. Zur Allgemeinbildung gehörte halt, dass man bestimmte Bücher gelesen hatte, eine gewisse Bildung halt, ja, Oberschulbildung mehr oder weniger hatte. Sie brauchen bloß mal ein Kind fragen von 10 Jahren und sagen, dies ist jetzt die Bundesrepublik oder Deutschland. Und die sollen oben links anfangen und alle Länder, die an Deutschland rangrenzen, benennen. Da werden sie ewig scheitern. Klagen über mangelnde Allgemeinbildung sind heute schon fast zum Allgemeinplatz geworden. Elternverbände klagen, dass die Kinder nicht mehr genug bzw. nicht das Richtige lernen. Die Handwerkskammer vermisst Grundkenntnisse bei Absolventen mittlerer Bildungsabschlüsse. Professoren sehen die Studierfähigkeit der Abiturienten in Frage gestellt. Und manche sehen gar das Abendland und seine kulturellen Traditionen in Gefahr. Aber Wähler wundern sich auch, wenn ein Wirtschaftsminister nicht weiß, wie viel Nullen eine Milliarde hat. Allgemeinbildung, das ist heute wieder ein Thema. Noch vor 10 Jahren war der Begriff verpönt. In den 60er und 70er Jahren wurde in der pädagogischen Diskussion eher von Qualifikation oder, wenn es um die Entwicklung ging, von Sozialisation gesprochen. Heute bahne sich eine Renaissance der Allgemeinbildung an. So formulierte es das Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft. Allgemeinbildung war das Thema eines Kongresses, den die Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft abhielt. Und auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft veranstaltete Anfang 1986 einen bildungspolitischen Kongress. Zum ersten Mal wieder nach 10 Jahren. In vielen der Referate und Veröffentlichungen war man nach guter alter Bildungstradition der Frage nachgegangen: Woher kommt der Begriff Allgemeinbildung und was lernen wir daraus? Wilhelm von Humboldt hat versucht, die in der deutschen Klassik entstandene Idee einer allgemeinen Menschenbildung in die Praxis umzusetzen. Als Leiter der Sektion Kultus und Unterricht im preußischen Innenministerium. Im litauischen Schulplan von 1809 heißt es: Alle Schulen müssen nur allgemeine Menschenbildung bezwecken. Durch die allgemeine Bildung sollen die Kräfte, das heißt der Mensch, gestärkt, geläutert und geregelt werden. Dieser gesamte Unterricht kennt daher auch nur ein und dasselbe Fundament. Denn der gemeinste Tagelöhner und der am meisten Ausgebildete muss in seinem Gemüt ursprünglich gleichgestimmt werden. Das Attribut allgemein, so interpretiert der Pädagogikprofessor Wolfgang Klafki in einer 1985 erschienenen neuen Studie zur Bildungstheorie Humboldts Ausführungen, das Attribut allgemein hat 3 Aspekte. Bildung ist ein Anspruch der Allgemeinheit, also aller Menschen. Allgemein heißt so viel wie allseitig, beinhaltet also die Entfaltung aller menschlichen Fähigkeiten. Und schließlich müssen die Bildungsgegenstände allgemeine sein und sollten nicht ausschließlich einem Fachbereich entstammen. Sind Humboldts Ideen heute eingelöst? Frage an den Tübinger Rhetorikprofessor Walter Jens. Was ist von Humboldt heute noch brauchbar? Ich frage, was in Humboldt nicht brauchbar ist. Und da würde ich mit den Achseln zucken müssen. Ich glaube, dass wir nahezu alles von ihm verwenden können, was er lehrt. Das heißt nicht, also, dass jeder Schneider und Schuhmacher, wie er es wünschte, Griechisch kann. Aber dass es keinen Menschen geben sollte, der nicht lettré, der nicht gebildet des Lesens und des Schreibens kundig sein sollte, das ist ebenso zu übernehmen wie seine Grundvorstellung, dass es keine Nicht-Emanzipierten in einer Gesellschaft, die sich als eine humane Verstünde geben durfte. Der Versuch, mit einem Schlage auch den Verachtetsten, wie er in einem großartigen Bilde sagte, die Fesseln zu lösen, sodass sie dorthin gelangen, wo alle anderen Menschen von jeher sind, heißt es bei Humboldt. Da kann ich nur sagen, welch eine Konzeption und welch eine Vision 150 Jahre später. Bildung für alle. Bildung ist ein Bürgerrecht. So lautete das bildungspolitische Konzept der sozialliberalen Koalition ab 1969. Vor dem Hintergrund des wirtschaftlichen Aufschwungs in der Bundesrepublik waren schon vorher Forderungen erhoben worden, das vorhandene Begabungspotenzial besser auszuschöpfen, etwa bei Arbeiterkindern, bei Mädchen und bei Bewohnern ländlicher Gebiete. Seit Anfang der 70er Jahre wurde eine umfassende Schulreform in Angriff genommen. Richtlinien und Lehrpläne wurden revidiert. Neue Schulformen und organisatorische Veränderungen wurden beschlossen, wie zum Beispiel die Gesamtschule und die Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe. In einer kritischen Bilanz nach 15 Jahren Schulreform, Bildung für das Jahr 2000, stellen die Autoren Klemm, Rolf und Tillmann fest: Betrachtet man, in welche Richtung sich dieser Wandel vollzogen hat, so finden sich deutliche Parallelen zwischen den Intentionen und Zielen der Schulreform und den tatsächlichen Veränderungsprozessen. Der gesellschaftliche Bezug und die Lebensnähe der Curricula sind insgesamt ausgebaut und nicht reduziert worden. Der Umgang zwischen Schülern und Lehrern ist weniger angstbesetzt und weniger hierarchisch geworden. Die Abstände wurden verringert und nicht vergrößert. Die Benachteiligung bildungsferner Gruppen wurde reduziert, keinesfalls jedoch verschärft. Dies bedeutet immerhin, die Schulreform hat einen Beitrag zur Humanisierung und Demokratisierung von Bildungsprozessen geleistet. Nicht alle sind zufrieden. Das Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft steht den Ergebnissen der Schulreform skeptisch gegenüber. Hauptkritikpunkt: Die Allgemeinbildung sei zu kurz gekommen. In einer Pressemitteilung vom Dezember 1985 berichtet das Ministerium davon, dass heute bereits Schüler vor Gericht ziehen wollen, weil mangelhafte Kenntnisse im Lesen und Schreiben ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt verringern. Frau von Fischer, Geschäftsführerin des Hamburger Elternbundes, Mutter zweier erwachsener Kinder, stellt dar, wie sich nach ihrer Ansicht die Reform der gymnasialen Oberstufe ausgewirkt habe. Meiner Meinung nach ist die Umstellung der Oberstufe, also nach dieser Oberstufenreform in Kurse und in Schwerpunkte, in Wahlfächer, der Tod der Allgemeinbildung. Weil Jugendliche, die ja eigentlich noch nicht so viel Erfahrung haben auf dem Gebiet, jetzt nach ihren eigenen Interessen sich ihren Stundenplan zusammenstellen. Da müssen Defizite entstehen, das ist ganz klar. Und es hat sich auch erwiesen in diesen 15 Jahren, seitdem diese Reform besteht, dass sie immer wieder reformiert werden musste, weil es sich zeigte, dass es so in dieser Art nicht geht, dass die Bildung sehr leidet und das allgemeine Wissensniveau gesunken ist. Deutsch und Geschichte bzw. Gesellschaftskunde, das sind die Fächer, um die es unter anderem zu Auseinandersetzungen bei der Diskussion um die reformierte Oberstufe kam. Zum Beispiel in dem erbitterten Streit um die hessischen Rahmenrichtlinien Anfang der 70er Jahre. Oberstufenschüler können sich ihren Stundenplan selbst zusammenstellen. Natürlich nicht völlig nach Lust und Laune. Es gibt da so bestimmte Auflagen, die man beachten muss. Also zum Beispiel lassen sich nicht alle Fächer beliebig kombinieren. Und es gibt einen Pflichtbereich. Allerdings kann zum Beispiel in Hamburg Deutsch nach der 12. Jahrgangsstufe abgewählt werden und Geschichte kann durch ein anderes Fach aus dem gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld ersetzt werden. Der Pädagoge Joachim Schiller sieht darin eine Gefährdung der kulturellen Tradition. In einer Veröffentlichung des Bundes Freiheit der Wissenschaft vom April 1986 macht er Vorschläge, wie dem abgeholfen werden könnte. Das geschieht am besten durch Entschärfung der sogenannten Leistungsfächer. Die so gewonnenen Stunden sind zur Verstärkung des Deutschunterrichts und zur Berücksichtigung des Faches Philosophie zu verwenden. Die überlieferte Lesekultur sollte Bestand behalten. Nicht-Spezialisierung sollte im allgemeinbildenden Unterricht angestrebt werden, sondern gründliche Erarbeitung ausgewählter Gegenstände im Rahmen der kulturellen Überlieferung. Das humanistische Gymnasium habe, so Joachim Schiller, eine breitere Allgemeinbildung vermittelt als das heutige reformierte Gymnasium. Dazu Professor Joost Grolle, Schulsenator in Hamburg. Wir haben diese Neuordnung unserer Oberstufen einmal gemeinsam in der Bundesrepublik beschlossen, sowohl in sozialdemokratisch regierten wie in CDU-geführten Ländern. Und dieser Konsens besteht auch heute noch. Diese Einbahnstraße des alten Gymnasiums, wo jeder eine Einheitsspeise verabreicht bekam, die war in den 70er Jahren an einen toten Punkt gekommen, wo Motivation in unseren Gymnasien kaum noch zu bewerkstelligen war. Und es hat damals zu einer großen inneren Erneuerung der Gymnasien geführt, dass wir den Mut gefunden haben, stärker auf Interessen und besondere Fähigkeiten unserer Oberstufenschüler einzugehen. Das ist bis heute die tragende Grundlage aller unserer Gymnasialarbeit. Diejenigen, die heute nach der Allgemeinbildung rufen, die beschwören ja gerne die gute alte Zeit, in der das angeblich alles noch so wunderschön in Ordnung war. Da darf ich mal daran erinnern, dass die Gymnasien, die unsere Väter und Großväter besucht haben, ja viel stärker noch, als das heute der Fall ist, ihre jeweiligen Schwerpunkte hatten. Da gab es altsprachliche Gymnasien, wo das Griechische und Latein einen ganz dominierenden Einfluss hatte und demgegenüber die Naturwissenschaften nur in zweiter Linie oder kaum eine Rolle spielten. Dann gab es ausgeprägt neusprachliche Gymnasien und es gab dann wiederum sehr gute, anspruchsvolle naturwissenschaftliche Gymnasien, die dafür andere Bereiche sehr stark vernachlässigt haben. Also hier ist bereits der Begriff der Allgemeinbildung sehr aufgelockert worden und eine Profilierung eingetreten in der Gymnasiallandschaft. Heute haben wir diese Vielfalt in jede einzelne Schule hineingeholt. Da gibt es diese verschiedenen Möglichkeiten der Schwerpunktbildung. Man kann also nicht sagen, dass früher die Breite dessen, was im Abitur vermittelt wurde, generell so viel größer war, als das heute der Fall ist. Umfassende allseitige Bildung. Ist dieser Aspekt der Allgemeinbildung nicht überhaupt eine Utopie? Oder ist der Begriff Allgemeinbildung nicht zumindest abhängig von den gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen er geprägt worden ist? Auch Griechisch gelernt zu haben, könnte dem Tischler ebenso wenig unnütz sein, als Tische zu machen dem Gelehrten. Ein Tischler mit humanistischer Schulbildung, so die Idealvorstellung Wilhelm von Humboldts, wäre heute sicherlich leichter zu finden als damals. Aber unter den Zeitgenossen Humboldts finden sich durchaus Gelehrte mit heute kaum mehr vorstellbarer Vielseitigkeit und umfassender Ausbildung. Zum Beispiel der schwäbische Arzt Justinus Kerner. Er beherrschte die alten Sprachen, er hatte das Schreinerhandwerk erlernt, aber auch eine Tuchmacherlehre. Seine praktische medizinische Tätigkeit ergänzte er durch theoretische Forschungen auf naturwissenschaftlichem und historischem Gebiet. Bekannt wurde er jedoch als Lyriker und Freund vieler Schriftsteller der schwäbischen romantischen Schule, denen er in seinem berühmten Kernerhaus ein aufgeschlossener Förderer und Gastgeber war. Dementsprechend müsste man sich also heute einen Bundesbahnschaffner vorstellen, der neben dem Fahrplan Goethes Faust in der Reklamausgabe in der Tasche hat? Oder die Programmiererin, die abends nach ihrem Software-Tagewerk in den Peloponnesischen Krieg von Thukydides einsteigt? Bildung heute kann nicht aus einer summarischen Übernahme des Bildungsguts vergangener Jahrhunderte bestehen. Der Hamburger Schulsenator Professor Grolle rät zu einem realistischen Umgang mit dem Begriff Allgemeinbildung. Ich bin bescheidener und es genügt mir, wenn man von Bildung spricht, im Unterschied zu bloßer Information. Aber der Begriff Allgemeinbildung, der suggeriert so einen Anspruch, von allem etwas wissen wollen und sollen. Offen gestanden, ich halte das für eine Illusion, der wir auch nicht nachtrauern sollten. Er wurde unter einem günstigen Gestirn geboren. Zeitlebens blieb er von den Voraussagen seiner Astrologen abhängig. Er war einer der reichsten Männer seiner Zeit, obwohl er die meiste Zeit seines Lebens im Heerlager zubrachte. In seinem Marstall fraßen 300 ausgesuchte Pferde aus marmornen Krippen. Er war bis zu seiner Ermordung einer der mächtigsten Männer seiner Zeit. Wer war es? Die Uhr tickt. Jede Sekunde kostet 100 Mark. Bildung als Abfragewissen. So vermitteln es die Medien in ihren Quiz- und Ratespielen. Wer Entlegenes weiß, ist überlegen. Das auf Kreuzworträtselformat gebrachte Wissen kann nach Menge und Zeiteinheit gemessen und honoriert werden. Der Publizist Rudolf Walter Leonhard hatte sich 1982 einen ähnlichen Test ausgedacht, allerdings um damit den Anspruch einer Allgemeinbildung in heutiger Zeit in Frage zu stellen. Leonhard formulierte 25 Fragen, unter anderem aus den Bereichen Literatur, Geschichte, Philosophie und Naturwissenschaften, und legte sie sogenannten Gebildeten zur Lösung vor. Zum Beispiel: Europa, was ist das? Geben Sie einen Überblick von der Wortbedeutung bis zur EG. Zucker, Fett, Eiweiß, diese drei, was bedeuten sie für die Biochemie? Si vis pacem para bellum. Geben Sie 5 Beispiele für die Wahrheit oder Unwahrheit dieses lateinischen Aphorismus, mindestens 2 davon in der Neuzeit. Was unterscheidet die nicht-euklidische Geometrie grundsätzlich von der euklidischen? Der Präsident der Deutschen Max-Planck-Gesellschaft fand den Bildungsquiz zu schwer. Und Rudolf Walter Leonhard, der Verfasser, bescheinigt demjenigen, der mehr als 20 der insgesamt 25 Fragen gelöst hat, er sei ein Universalgenie. Auch Walter Jens, Rhetorikprofessor, Schriftsteller und Sprachkritiker mit humanistischer Bildung, wurden die Fragen vorgelegt. Jens löste sie im Team mit seinen Studenten. Zu seiner Vorstellung von Allgemeinbildung sagt Professor Walter Jens: Zur Allgemeinbildung gehört für mich all das, was die Menschen in die Lage versetzt, die Welt so zu verstehen, wie sie verstanden werden muss, um richtig durchschaut zu werden. Ich könnte niemals sagen, du musst so und so viel mathematische Kenntnisse haben, so und so viel musst du wissen von Biologie, so und so viel auf dem Feld der Literatur und so fort. Das wird keine möglich sein. Generell meine ich, dass die Kenntnis auf naturwissenschaftlichen Feldern heute sehr viel größer ist, als das noch in meiner Schulzeit der Fall war. Also man muss gerade, was die Biologie angeht, sehr viel wissen. Aber ich kann nicht sagen, hier musst du so viel wissen, hier musst du so viel wissen. Nur, das scheint mir in der Tat das Wichtige zu sein, dass ich die Fakten nicht verabsolutiere, sondern erkenne, woher kommt das? Wie ist die Genese? Wie ist der Prozess, der zu dieser Erscheinung geführt hat? Also nicht zu sagen, es hungern so und so viele Millionen in der dritten Welt, sondern warum hungern sie und aus welchen Gründen und wie könnte dem abgeholfen werden? Nicht zu sagen, die Deutschen hassen die Juden, wie Auschwitz gezeigt hat, sondern die Geschichte des Antisemitismus parat zu haben. Das heißt, die langen Wurzeln der Phänomene erkennen zu können und die Prozesse sichtbar zu machen, das scheint mir das auszeichnende Charakteristikum von Allgemeinbildung zu sein. Nicht so sehr gewisse Bildungsinhalte und ihre Abrufbarkeit sind demnach wichtig, sondern die richtigen Fragen zu stellen und das Lernen zu lernen, zu wissen, wie man zu wissen kommt. Diese Auffassung steht im Gegensatz zu Vorstellungen, nach denen Allgemeinbildung eine Art geistiger Universalbibliothek ist, in der die Sachgebiete in bestimmten Ausmaßen und Proportionen repräsentiert sein müssen. Diskutabel wäre dann nur eine Revision oder Ergänzung des Bestandes. Demgegenüber definieren die Autoren Klemm, Rolf, Tillmann Allgemeinbildung gerade dadurch, dass sie sich inhaltlich nicht bestimmen lässt. In ihrer Ende 1985 erschienenen Veröffentlichung Bildung für das Jahr 2000 skizzieren Sie ein erneuertes Bildungsverständnis. Wenn wir inhaltlich vorgeben wollten, was Bildung sei, so würden wir Mündigkeit und Selbstbestimmung außer Kraft setzen, einen Kernbestandteil des Bildungsverständnisses. Es gehört also zum Grundverständnis der Bildungsidee, dass sie sich nicht konkret definieren lässt. Mündigkeit und Selbstbestimmung, das sind die Ziele, auf die Bildung als Prozess gesehen hinführen soll. Die Autoren beschränken sich darauf, die Bedingungen dieses Prozesses zu benennen, zum Beispiel zu Eigentätigkeit anregen und Erfahren mit Erleben verbinden oder den Zusammenhang der Lebenspraxis verständlich machen oder Beschränkungen abbauen und die Schüler stärken. Bildung ist nicht nur Geistes-, sondern vor allem auch Menschenbildung. Damit verweisen die Autoren ausdrücklich auf den emanzipatorischen Gehalt der klassischen Bildungsidee. Humboldt schrieb 1809, es gibt schlechterdings gewisse Kenntnisse, die allgemein sein müssen. Und noch mehr eine gewisse Bildung der Gesinnung und des Charakters, die keinem fehlen darf. Der Aspekt der Charakterbildung hat allerdings im Laufe der deutschen Bildungsgeschichte eine zweifelhafte Rolle gespielt. Ausgestaltung und Veredelung der Persönlichkeit sei das Ziel der Allgemeinbildung. So steht es in einem pädagogischen Lexikon von 1913. Der Begriff Bildung erhielt etwas Elitäres, inhaltlich Verschwommenes. Diese Vorstellung einer abgehobenen Existenz jenseits der politischen und gesellschaftlichen Realitäten leistete späteren Umdeutungen Vorschub, wie zum Beispiel in der amtlichen Ausgabe des Ministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung 1938. Bildung als die eigentümliche Aufgabe der Schule erschöpft sich nicht in der Entfaltung der individuellen Kräfte des Einzelnen. Aufgabe der deutschen Schule ist es darum, Menschen zu erziehen, die in echter Hingabe an Führer und Volk fähig sind, ein deutsches Leben zu führen. Die Erfahrung, dass sich Schule und Bildungsziele durch den Nationalsozialismus vereinnahmen ließen, hat die Konzeption der Schulreform ab Ende der 60er Jahre geprägt. Im Strukturplan von 1970 wird als oberstes Lernziel gefordert, dass der Mensch befähigt werden soll, seine Grundrechte wahrzunehmen und die ihnen entsprechenden Pflichten zu erfüllen. Im Zuge der Demokratisierung der Schule wurden unter anderem bestimmte Mitspracherechte von Schülern und Eltern in den Schulverfassungen verankert. Unterrichtsinhalte sollten sich künftig vor dem Horizont der Wissenschaften ausweisen. Das Unterrichtsgeschehen wurde durchschaubar gemacht, bei der Planung durch die Formulierung von Lernzielen und bei der Erfolgskontrolle durch darauf abgestimmte Tests. Außerdem wurden neue, gegenwartsorientierte Fächer eingeführt, wie Arbeitslehre oder Sozialkunde. Dass heute demokratisches Bewusstsein und Orientierung über Gegenwartsprobleme Bestandteil der Allgemeinbildung sein müssen, darüber herrscht breiter politischer Konsens. Der niedersächsische Kultusminister Georg Bernd Oschatz erklärte dazu, die politische Bildung des von der Schule zu bildenden heranwachsenden Menschen ist umso besser, je mehr sie auf Allgemeinbildung abzielt. Diese Allgemeinbildung kann und muss natürlich ein Schüler in vielen Fächern erwerben. Die politische Bildung baut darauf auf. Während für Kultusminister Oschatz die politische Bildung aus der Allgemeinbildung erwächst, ihr also nachgeordnet ist, sieht es der Pädagogikprofessor Wolfgang Klafki genau umgekehrt. Allgemeinbildung bedeutet für ihn Orientierung über sogenannte Schlüsselprobleme unserer Gegenwart, die unter anderem auch in ihrer geschichtlichen Dimension gezeigt werden müssten. Klafki nennt zum Beispiel die Möglichkeiten und Gefahren des naturwissenschaftlichen, technischen und ökonomischen Fortschritts, Möglichkeiten und Problematik der Massenmedien und ihre Wirkung oder die Friedens- und Umweltfrage. Wo auch immer die Akzente gesetzt werden, es ist sicher kein Zufall, dass gerade gegenwärtig die Diskussion um die Allgemeinbildung wieder auflebt. Die tägliche Bedrohung des Friedens und die Möglichkeit atomarer Katastrophen zwingen zur Nachdenklichkeit. In diesem Sinne definiert der Bielefelder Professor und Bildungsforscher Hartmut von Hentig Bildung. Bildung ist Ergebnis eines nachdenklichen Umgangs mit den Prinzipien und Phänomenen der eigenen Kultur. Eine allgemeine Bildung ist sie in dem Maße, in dem sie der Verständigung unter den Menschen über ihre Welt dient. Was bedeutet das praktisch? Bildung ist, Wissen, wo der Hammer hängt. So schlicht formulierte es ein Schüler eines Hamburger Gymnasiums. Schulleiter Peter Daschner hatte in seiner Oberstufe eine Umfrage zum Thema Allgemeinbildung durchführen lassen. Wie sieht die Umsetzung von allgemeiner Bildung im Schulalltag aus? Dazu Peter Daschner. Allgemeinbildung müsste eine möglichst allseitige Erziehung sein. Das heißt, sie müsste sich beschäftigen, neben den Handfertigkeiten und Kulturtechniken selbstverständlich, aber auch nicht getrennt, sondern sie müsste sich beschäftigen mit relevanten Inhalten, mit gesellschaftlich relevanten Inhalten. Und indem ich so lerne, stelle ich einen Zusammenhang her, der in der Wirklichkeit existiert und der auch für die Schüler nachvollziehbar ist. Das heißt, projektorientiertes Arbeiten, fächerübergreifendes Arbeiten, Selbsttätigkeit und Forscherdrang der Schüler fördern, weg von der Buchschule, Experten in die Schulen holen, schulische Ergebnisse auch nach außen liefern, für den Stadtteil, im Ortsamt, in der Bücherhalle. Das ist es eigentlich, was ich unter allseitig verstehe. Was wir jetzt versuchen, in Gang zu setzen, ist diese Art von Lernen, nicht ausschließlich, aber diese Art von Lernen, neben dem sogenannten Lehrgangslernen, systematisch Vokabeln, Grammatik, Formeln lernen, neben diesem fachbezogenen Lehrgangslernen projektorientiertes, auf konkrete Probleme abgestelltes Lernen hinzuzufügen. Da muss man die Schulglocke abstellen, da muss man den Lerngruppen Raum geben, das muss man den Eltern erklären, aber ich glaube, man kann das tun mit Erfolg. Allgemeinbildung ist eine Forderung, die offensichtlich umfangreicherer Reflexionen bedarf. Die ursprüngliche Bedeutung des Begriffs lässt sich nicht ohne weiteres übernehmen. Die gesellschaftliche Realität hat sich verändert und die Summe dessen, was der einzelne Mensch wissen könnte, ist seit dem vergangenen Jahrhundert sprunghaft größer geworden. Sich heute allgemein zu bilden, bedeutet, auswählen zu müssen. Nur nach welchen Kriterien? Allgemeinbildung heute muss anregen, zum eigenen tätig werden. Nur auf welchen Gegenstand soll sich die Eigentätigkeit richten? Worüber soll sich die allgemeine Bildung vermitteln? Übers Traditionsbewusstsein oder über die Fragen der Gegenwart? Unverkennbar ist indessen, die aktuelle Diskussion um eine zeitgemäße Definition des Begriffes Allgemeinbildung signalisiert ein allgemeines Bedürfnis, Bildungsprozesse mehr als bisher am Menschen zu orientieren. Und was ist nun mit Wallenstein? Zum Beispiel Machtpolitik. Vom Dreißigjährigen Krieg bis zur gegenwärtigen Friedensfrage. Oder Schiller, die deutsche Klassik. Und die Entstehung des Begriffs Allgemeinbildung. In der Reihe Lernen und Erziehen ging es heute um das Thema Allgemeinbildung. Wie war das noch mit Wallenstein, war der Titel der Sendung, zu der Hannelore Dauer das Manuskript schrieb. Die Produktion hatte Gerhard Lippert, die Redaktion Renate Delius. Vielleicht möchten Sie sich zum Thema Allgemeinbildung ja noch ein bisschen weiter bilden. Dann schreiben Sie uns, wir schicken Ihnen ein paar Buchtipps. Unsere Anschrift ist NDR Schulfunk, Redaktion Lernen und Erziehen, Rothenbaumchaussee 132 in 2000 Hamburg 13. Der Schulfunk verabschiedet sich für heute und meldet sich morgen um 15.05 Uhr wieder hier auf NDR 3. Meine Damen und Herren, wir beginnen in 20 Sekunden etwa mit einer Sendung mit dem Chor des NDR. Ich möchte zu dieser Sendung einen Hinweis geben, nämlich am Sonnabend, dem 6. Dezember um 20 Uhr, also am Samstag um 20 Uhr, musiziert der Chor des NDR mit jungen Instrumentalsolisten in der Hochschule für Musik zu Hamburg, Harvestehuder Weg 12, Eingang Milchstraße. Sie hören Werke von Johannes Brahms, Philipp Mohle und Karl Orff. Die Leitung hat Helmut Franz. Sie erhalten Eintrittskarten an der Abendkasse zum Preis von 8 D-Mark. Soweit der Hinweis. Und nun zu unserer Sendung mit dem Chor des NDR. Er singt zu Beginn von Béla Bartók 18 Chorlieder für 2 bis 3 gleiche Stimmen a cappella. Daraus Böser schwarzer Habicht, Brautschau, Fort flog das Vögelein, Hab ein goldenes Ringelein, Irre Wege, Scheiden und Tanzlied. Wir hören, wie gesagt, den Chor des NDR und den Frauenchor des NDR unter der Leitung von Werner Hagen und Heribert Beißel. Musik.